Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Heute geht es um die dritte Folge, die da heißt Sicherheit. Und ehrlich gesagt weiß ich von der Folge gar nicht mal mehr so viel. Mir ist nur, als ich den Titel gelesen habe, aufgefallen, wie viel das später noch eine Rolle in meinem Leben spielen würde, dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Aber hören wir erst mal rein. Was mir immer einfällt, wenn ich an Sicherheit in Beziehungen denke, ist, dass mir besonders wichtig ist, dass die Person, mit der ich eine Beziehung führe, authentisch ist zu mir. Authentisch sein ist, glaube ich, das Wort oder die Formulierung, die wir vor allem in den ersten Folgen andauernd verwendet haben, aber wir haben nie gesagt, was wir uns darunter eigentlich vorstellen. Also wenn ich authentisch bin, das ist ja nicht die Lösung für alles. Denn eine Beziehung kann auch dann blöd sein und unsicher sein und instabil sein, wenn ich authentisch bin. Wenn ich zum Beispiel sage, ich spüre jetzt diese Eifersucht und die halte ich nicht aus und ich möchte nicht, dass du das machst, dann bin ich authentisch, aber der andere Partner oder die Partnerin kann sich trotzdem angegriffen fühlen davon oder verletzt. Also authentisch sein ist, glaube ich, eine Voraussetzung, mathematisch würde ich jetzt sagen, eine notwendige Voraussetzung für eine stabile Beziehung, aber keine hinreichende. Also Authentizität alleine reicht nicht. Ich fühle mich sicher, wenn ich immer glauben kann, was der oder die andere sagt und wenn ich nicht das Gefühl habe, es werden Dinge verschwiegen, um mich zu schonen zum Beispiel. Also ich möchte Jeannie an der Stelle nicht absprechen, dass es bei ihr wirklich so ist, aber auch das reicht nicht. Und ich glaube sogar, das kann ins Gegenteil umschlagen, weil in der Situation waren wahrscheinlich viele Menschen schon mal, die Erfahrung mit nicht monogamen Beziehungen haben. Man datet eine Person oder man findet eine Person gut und man weiß aber, wenn man es dem oder der Partnerin, dem oder der Primärpartnerin erzählt, dass diese Person drunter leiden wird. Und was macht man dann? Man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ich erzähle das weiter und mache das weiter und belaste meinen Partner oder meine Partnerin damit. Versuche vielleicht mit ihr oder ihm dran zu arbeiten, aber das kann ja dauern. Das resultiert ja dann trotzdem in Leid erstmal. Und vielleicht ist es dann irgendwann auch an einem Punkt, an dem der oder die Partnerin gar nicht mehr dran arbeiten möchte. Das kann ja auch passieren. Es ist ja nicht gesagt, dass so eine nicht monogame Beziehung immer funktioniert. Oder die zweite Möglichkeit ist, ich schränke mich selber ein und lasse das oder fahre den Kontakt zu der anderen Person zurück, wenn ich jetzt nicht unbedingt meinen Partner oder meine Partnerin anlügen will. Weil das wäre nämlich die dritte Option, zu sagen, ich mache es weiterhin, aber erzähle der Person halt nicht mehr so viel davon. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so eine kluge Idee ist, aber es gibt ja Beziehungen, in denen das funktioniert. Diese Don't Ask, Don't Tell Beziehungen. Genau, und unsere Beziehung ist auch ja nicht statisch. Deswegen wollten wir sie nie in eine Schublade stecken, weil wir genau wissen, dass sie sich verändert. Und es kann gut sein oder schlecht sein. Es können tolle Zeiten sein oder mal nicht so tolle Zeiten. Ja, aber das ist bei allen Beziehungen so. Zumindest bei den Beziehungen, in denen sich die Menschen verändern. Ich kann mir vorstellen, dass es Beziehungen gibt, in denen sich die Menschen nicht mehr so sehr verändern, wenn man irgendwie schon, weiß ich nicht, ich möchte jetzt niemanden angreifen wegen seines Alters oder in eine Schublade stecken, aber wenn man, weiß ich nicht, 70 ist und beide 50 Jahre verheiratet sind, dann verändern sich die einzelnen Menschen nicht mehr so viel. Man weiß, was man will vom Leben und dann verändert sich wahrscheinlich die Beziehung auch nicht mehr so viel. Aber die meisten zwischenmenschlichen Beziehungen, und da geht es nicht nur um Partnerschaften, werden sich im Laufe der Zeit verändern und es ist okay und es ist unabhängig davon, ob ich es benenne oder nicht. Es kann eine Partnerschaft sein und in 5 Jahren kann es immer noch eine Partnerschaft sein, aber eine ganz andere. Und es ist okay, wenn ich beides als Partnerschaft benenne. Denn das, was ich in dem Moment draus mache, das kann ich ja benennen. Ich muss es natürlich nicht, aber es hält mich trotzdem nicht davon ab, es zu benennen. Es gibt im Buddhismus, ich glaube im Buddhismus oder im Hinduismus, weiß ich gar nicht genau, so ein Sprichwort, man steigt niemals zweimal in denselben Fluss. Also das heißt, wenn man in einen Fluss steigt und dann wieder rausgeht und dann wieder reinsteigt, dann ist es ein anderer Fluss. Und da steckt sehr viel Wahrheit drin, denn genauso sind Beziehungen. Über Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, es ist weniger Sicherheit, sondern eher Abhängigkeit voneinander, die dann fiktive Sicherheit geschaffen hat. Aber es gab auch Zeiten, in denen ich das Gefühl hatte, wir haben uns eine Sicherheit geschaffen, dadurch, dass wir materielle Dinge angeschafft haben, wie zum Beispiel einen großen Bus, mit dem wir reisen wollten oder gemeinsam gebaut haben. Hier redet Jeannie von ihrem Ex-Mann und mir ist auch während wir den Podcast aufgenommen haben schon zurückgemeldet worden und danach eigentlich immer klarer geworden, dass es von uns beiden, ich nehme mich da nicht aus, aber an dieser Stelle ist es Jeannie, von uns beiden manchmal wirklich gemein war, so über unsere Ex-PartnerInnen zu sprechen. Und ich denke mir jetzt gerade, als ich das gehört habe, wie Jeannie da über ihren Ex-Partner spricht, wenn ich das als Ex-Partner hören würde, dann würde ich, glaube ich, diese Person echt anders einschätzen und wäre wirklich traurig, wenn sie so über unsere Beziehung spricht, weil die sind ja nicht im Bösen auseinandergegangen, überhaupt nicht. Die haben sich ja getrennt, weil sie gedacht haben, das ist das Bessere. Also es gab keinen Groll auf irgendeiner Seite. Und dann aber so über die Beziehung zu sprechen, das betrifft mich, glaube ich auch. Und ich war da auch nicht immer fair. Wahrscheinlich finden wir in dieser oder in der nächsten Folge nochmal einige Stellen, wo ich auch zu meiner damals schon Ex-Freundin nicht mehr so fair war. Niemand kann mir sagen, dass meine Beziehung sicher ist, und zwar objektiv sicher. Es kann sich immer etwas verändern, und zwar manchmal sehr, sehr viel schneller, als einem das selbst lieb ist. Ja, herzlichen Dank, Eli, für diese klugen Worte. Das ist natürlich korrekt, aber es ist genauso korrekt, wenn ich sage, wir sterben alle. Das ist einfach so. Trotzdem hat niemand Lust, ständig daran zu denken. Denn das hindert einen ja auch vielleicht daran, im Moment zu leben. Und wenn ich mich in diesem Moment sicher fühle und nicht an das Ende der Beziehung denke oder dass diese Beziehung vielleicht ein Ende haben könnte oder dass sie sich verändern könnte, dann bin ich im Moment erst. Also vielleicht entsteht Sicherheit eigentlich nur dann, wenn man an diese Veränderung nicht denkt. Genau, da wären wir auch wieder beim Thema Eifersucht, das wir in der letzten Folge hatten. Durch irgendetwas Gedachtes kann sich ganz stark das Sicherheitsempfinden vermindern in der Beziehung. Mir ist es hier wichtig anzumerken, dass sowohl Gedachtes als auch Gefühltes erstmal real ist. Es existiert ja in unserem Kopf. Es muss nicht unbedingt in der Realität existieren. Also wenn ich mir vorstelle, dass mein Freund mit der Sekretärin vögelt und deswegen eifersüchtig bin, dann muss es keinen realen Grund haben in der Hinsicht, dass er das wirklich macht. Aber es hat meine Eifersucht dann hat einen realen Grund in der Hinsicht, dass ich das denke. Ich sollte oder wir sollten alle darauf achten, unseren eigenen Gefühlen und Gedanken nicht die Validität abzusprechen. Denn selbst dann, wenn wir sie haben und wir sie selbst als völligen Quatsch empfinden, dann sind sie trotzdem da und möchten gehört werden. Ist es eher so, dass man eigentlich nur Angst vor dem Alleinsein hat oder Angst davor, später allein alt zu werden? Das ist durchaus ein legitimer Grund, sich eine Partnerschaft zu wünschen und diese Sicherheit einer Partnerschaft zu wünschen, dass ich nicht alleine alt werden möchte. Mir kann es ja trotzdem um den Menschen gehen, aber ich natürlich auch das Bedürfnis dazu habe, nicht alleine alt zu werden oder dass sich jemand um mich kümmert oder dass ich mich um jemanden kümmern kann. Im Prinzip ist das sogar, ich glaube, je älter man wird, desto mehr tritt das auch in den Vordergrund. Nicht, dass deswegen die Menschen, mit denen ich eine Beziehung führe, in den Hintergrund treten würden. Aber es kann durchaus sein, dass sich mit dem Alter die Prioritäten ein bisschen verschieben. Und ich würde auch sagen, dass ich mir aus anderen Gründen eine Beziehung wünsche als noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Und das ist ja auch eine Art von Sicherheit, die völlig legitim ist. Da gibt es einen ganz spannenden Artikel, da komme ich in einer anderen Folge drauf. Da geht es darum, die Quintessenz des Artikels ist Keep Dating. Das heißt, wenn man von einer Polybeziehung kommt und mit einer monogamen Person was eingeht, dass dann nicht das Schlimme ist, dass man selbst poly ist und die andere Person mono, sondern wenn man selbst sagt, ich bin jetzt meine Zeit lang mono und sich dann aber in der Beziehung was verändert und sagt, so jetzt bin ich wieder poly, dass das eigentlich viel schlimmer ist. Oh mein Gott, dieser furchtbare Artikel, den ich immer mal wieder zitiere im Laufe des ganzen Podcasts, der von Franklin Vo geschrieben worden ist, der auch nicht unhinterfragt ist, zum Glück, genauso wie sein Buch More Than Two. Aber dazu werde ich bei Gelegenheit noch näher drauf eingehen, nämlich dann, wenn ich auch im Monokultur-Podcast näher drauf eingegangen bin. Aber ich wollte hier schon mal erwähnt haben, dass ich zu dem Artikel oder zu dem, was dieser Mensch sagt, nicht mehr unbedingt stehe. für mich war tatsächlich schon die Hürde, sich zu trennen, eine größere, glaube ich, weil einfach sehr viel mit dranhängen. Also wir hatten eine gemeinsame Wohnung, die wir gemeinsam gebaut hatten, und wir hatten eine Familie, eine gemeinsame, und viele gemeinsame Freunde, viele gemeinsame materielle Werte. Und ja, ich glaube schon, dass das die Entscheidung, sich zu trennen, auf jeden Fall hinausgezögert hat, was, glaube ich, überhaupt nicht gut war, weil ich glaube, wir wären beide glücklicher gewesen, hätten wir uns früher getrennt, haben es aber nicht gemacht. Es kann sein, dass es die Trennung herauszögert, so wie bei Genie, und dass man es eigentlich noch schwerer macht. Es kann aber auch sein, dass es einem durch mal große Beziehungskrisen hilft, dass man sagt, ich trenne mich jetzt nicht sofort, wie zum Beispiel, wenn ich erst ein paar Monate zusammen bin, weil da eben so viel dranhängt oder weil wir so lange zusammen sind oder beides, und wir gehen durch diese Krise durch und kommen danach vielleicht gestärkt raus. Also das gibt es ja auch. Ich glaube, es hat nicht nur negative Seiten oder nicht nur Nachteile, wenn man auch durch materielle Dinge oder durch Familie, durch Freundeskreise etc. gebunden ist. Du findest ja eh niemanden außer mich. Also du brauchst mich ja zum Überleben, weil sonst will dich ja keiner. Das ist ja auch irgendwie so eine geschaffene Sicherheit von der Person, die das äußert, indem sie versucht, so den Partner an sich zu binden, weil er oder sie suggeriert, dass der andere Partner sowieso niemanden mehr finden wird. Also das hat mal überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun. Das hat nämlich nur mit Angst zu tun. Und ich glaube, da wird auch von keiner Seite dieser Beziehung eine Art von Sicherheit empfunden. Das ist ungefähr so wie in einer Demokratie versus in einer Diktatur. In einer Diktatur gibt es auch kein Sicherheitsgefühl, aber die Menschen machen trotzdem alles, was ihnen gesagt wird, weil sie Angst haben. Und in einer Demokratie, dann sind die Menschen eben freier, weil sie keine Angst haben und fühlen sich aber trotzdem sicher. Also in dem Fall muss ich Genie da ganz hart widersprechen, dass das irgendwie mit Sicherheit in Verbindung gebracht werden könnte. Und ich glaube, dass Unsicherheit sehr oft oder wenn nicht sogar immer von einem selbst kommt. Also es gibt so intrinsische Unsicherheit. Da gibt es so einen Spruch, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und das ist ähnlich wie bei der Eifersucht. Wenn ich selbst unsicher bin, finde ich immer etwas, das mich noch unsicherer macht. Das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das stimmt zwar, aber nicht uneingeschränkt. Ich bin der Meinung, dass alle Menschen in irgendeiner Art und Weise Unsicherheit in sich selbst tragen. Ich glaube, wer keine Unsicherheit in sich trägt, hat ein Narzissmusproblem. Aber wir alle tragen in einer gewissen Art und Weise Unsicherheit in uns, und die kann immer mal wieder erweckt werden in Beziehungen. Und es kann manchmal heilsam sein und manchmal eben auch nicht. Aber das heißt nicht, dass Unsicherheit grundsätzlich was Schlechtes ist, sondern es ist erstmal was Natürliches, was überhaupt keinen Sinn hat, das Ganze irgendwie komplett wegbekommen zu wollen. Man kann sich nicht mit einem Partner sicher fühlen, wenn man sich selber so unsicher ist in allem. Also ich kann meinem Partner nicht die Verantwortung zuschieben, dass er unsere Beziehung sicher macht. Also mir kann keiner Sicherheit geben, wenn ich mich selber nicht so fühle. Doch, ich glaube schon. Ich bin der Überzeugung, dass es Beziehungen gibt, in der beide PartnerInnen unsicher sind und in denen man sich gegenseitig Sicherheit geben kann. Ich glaube, das ist unabhängig davon, ob man selbst unsicher ist oder nicht. Was ich ja auch immer eine ganz bescheuerte Redewendung finde, ist deine oder ihre bessere Hälfte. Das impliziert ja eigentlich, ja, genau, dass man nicht vollständig ist alleine. Und das macht natürlich immense Angst, wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht vollständig. Ich brauche immer eine sogar bessere Hälfte als mich selber, um vollständig zu sein. Und wenn ich die jetzt verliere und diese Sicherheit verliere, dann bin ich nicht mehr vollständig. Ich glaube nicht, dass wir in der Position sind, jemand anderem abzusprechen, dass er oder sie sich nur in einer Partnerschaft vollständig fühlt. Ich glaube, das geht einer ganzen Menge Menschen so. Und es gibt keinen Grund, sich nicht entweder in einer Partnerschaft oder alleine oder vielleicht beides vollständig zu fühlen. Also es ist ja völlig in Ordnung, sich eine Partnerschaft zu wünschen und ohne eine Partnerschaft sich nicht vollständig zu fühlen. Das ist ja völlig in Ordnung. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich, wenn ich diese Partnerschaft verliere, mich wieder unsicher fühle. Das heißt es ganz und gar nicht. Es kann aber durchaus sein, dass ich den Begriff meine bessere Hälfte gerne benutze, weil ich mich in dieser Partnerschaft mehr wie ich selbst fühle. Ja, genau. Die Redewendung ist ja ganz schön weird, weil es können ja nur zwei Individuen eine Beziehung führen und nicht zwei Hälften. Kann ich nicht gleichzeitig ein Individuum sein und eine Hälfte? Kann ich mich nicht gleichzeitig als Mensch fühlen und trotzdem unvollständig? Das geht doch beides. Ich verstehe auch nicht, warum man immer sagt, die bessere Hälfte. Also warum ist der Partner oder die Partnerin immer besser als man selber? Also ich habe den Eindruck, dass es gar nicht darum geht, dass mein Partner oder meine Partnerin besser ist als ich selber, sondern vielleicht heißt das, dass mein Partner oder meine Partnerin mich zu einer besseren Version meiner selbst macht. Und das ist ja durchaus legitim. Da ging es auch darum, eine Beziehung im Moment zu leben und dass man sich keine Sicherheit aufbauen kann für die nächsten 20 Jahre, sondern sich nur sicher sein kann im Moment und deswegen auch besser sagen sollte, ich liebe dich gerade, anstatt ich liebe dich, weil man kann ja auch nur im Moment lieben. Ich kann ja nicht für übermorgen schon mitlieben. Ich weiß ja gar nicht, ob es dann noch so ist. Und das ist genau der Trugschluss, von dem ich vorhin erzählt habe. Ich glaube, wenn ich jedes Mal daran erinnert werde, wenn mein Partner sagt, ich liebe dich gerade, wenn ich damit jedes Mal daran erinnert werde, dass es nicht immer so sein muss, dann kann ich vielleicht gar nicht unbeschwert lieben, kann ich gar nicht unbeschwert im Moment sein. Genauso wie wenn ich in jedem Moment daran erinnert werde, dass ich eventuell sterben werde oder auf jeden Fall irgendwann sterben werde, dann kann ich vielleicht auch gar nicht unbeschwert im Moment leben. Dieses Commitment, das man zu sich selbst hat in diesem Moment, das kann man auch nur in diesem Moment zum Partner äußern. Und zwar auch nur in dieser Reihenfolge. Nur wenn ich zu mir selbst committed bin, kann ich es auch zum Partner sein. Und erst dann kann ich ihm oder ihr auch vertrauen in dem, was er oder sie sagt. Das ist leider ganz großer Quatsch, denn ich muss nicht erst mich selbst lieben, bevor ich jemand anderen lieben kann oder geliebt werden kann. Und genauso ist es mit Commitment auch. Beides geht Hand in Hand. Und ein Liebe oder ein Commitment von außen können helfen, eine Liebe oder ein Commitment zu mir selbst aufzubauen. Das ist also das anzuerkennen, dass man sich interessiert, indem man eine Frage stellt. Mhm. Nicht so eine Übersprungshandlung daraus zu machen und zu sagen, ja klar, natürlich liebe ich dich, sondern das erfordert ja auch viel Mut, sowas zu fragen und viel Offenheit und zeigt ja auch, dass es eine Beziehung ist, die sehr offen und wertschätzend ist, wenn man immer frei ist, solche Dinge zu sagen. Und dann sollte man es auch anerkennen, so wie du schon sagtest, ja. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz auf jeden Fall, dass eine Beziehung sehr wertvoll ist, dann, wenn man immer fragen kann und wenn die andere Person davon nicht genervt ist, dass man fragt. Das war es nämlich auch schon wieder mit dieser Folge. Ich fand, auch wenn ich jetzt eine ganze Menge kommentiert habe, fand ich die Folge erstaunlich gut. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Wenn ihr die Folge nochmal anhören möchtet, dann könnt ihr das gerne machen auf mental-anarchy.de/monokultur. Findet ihr die Links zu den alten Folgen und wo ihr sie nochmal anhören könnt. Ihr findet sie auch auf Spotify oder Apple Podcasts. Und nächste Woche geht es dann um Regeln versus Grenzen. Ich bin gespannt. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.